Dem Ostreiche wird die Türkei und Schweden zu freier Hand überlassen. Dafür gesteht es Napoleon das Recht zu, ein Herzogtum Warschau zu gründen, das wieder wie einst mit Sachsen verbunden wird. Der treulos verlassene Bundesgenosse Preußen wird, wie der Kaiser erklärt, nur um der Fürsprache Alexanders willen, als Staat belassen. Es muss im Frieden von Tilsit am 9. Juli 1807 alles Land links der Elbe mit Einschluss Magdeburgs abtreten. Vergebens hatte Königin Luise um diese Stadt in einer persönlichen Unterredung mit Napoleon gebeten und behält nur Brandenburg, Schlesien, Pommern, Ost- und Westpreußen. Aus Südpreußen und Neuostpreußen wird das Großherzogtum Warschau geformt. Der Zar aber erhält aus der preußischen Beute den Kreis von Bialystok. Danzig wird freie Stadt unter französischer Besatzung. Aus dem Raub östlich des Rheins bildet Napoleon für seinen Bruder Jerome das Königreich Westfalen. Mecklenburg und Oldenburg werden als Rheinbundstaaten wiederhergestellt. Im Falle des Scheiterns der russischen Vermittlung muss Preußen den Engländern den Krieg erklären. 3 Tage nach Tilsit aber wird dem niedergebrochenen Staat noch die Königsberger Zusatzkonvention aufgebürdet, die besagt, dass die besetzten Gebiete Preußens erst nach Bezahlung sämtlicher Kontributionen und Kriegsentschädigungen geräumt werden sollen. Die Höhe der Verpflichtung wird noch nicht genannt. So ist der Staat des großen Friedrich in der Hand seines Würgers. Das Schicksal hat seine schwache Politik entsetzlich bestraft. Da die russische Vermittlung scheitert, treten Preußen und Russland in Kriegszustand mit den Engländern, dann auch die Dänen. Schweden muss, nachdem ihm die Russen Finnland entrissen haben, der Sperre beitreten. In Südeuropa besetzt Napoleon den Kirchenstaat und Portugal und zwingt die spanischen Bourbonen zur Thronentsagung. In Spanien wird nun Napoleons Bruder Joseph eingesetzt, während Murat Neapel erhält. Aber das spanische Volk erhebt sich und kann von den französischen Marschällen auf dem schwierigen Kriegsschauplatz der Pyrenäenhalbinsel nicht bezwungen werden. Napoleon muss selber nach Spanien. Er zieht seine Garnisonen aus Deutschland sowie starke Rheinbundkontingente heran, ungern, denn Österreichs Haltung wird bedrohlich. In dieser Lage fängt der Kaiser einen Brief Steins des preußischen Ministers auf, in welchem dieser einer Erhebung gegen die Franzosen das Wort redet. Der Korse erzwingt durch Ächtung des Freiherrn dessen Flucht aus Preußen. Es ist noch ein Glück für das gepeinigte Land, das sich, durch Russlands Fürsprache bestimmt, der Tyrann am 8. September 1808 bewegen lässt, endlich die Höhe der Kriegskontribution festzulegen. Allerdings ist der Betrag eine wahre Niederträchtigkeit. 140 Millionen sollen bezahlt werden und die Armee darf für die nächsten 10 Jahre die Stärke von 42.000 Mann nicht überschreiten. Bis zur Bezahlung bleiben die wichtigen Festungen Glogau, Stettin und Küstrin von den Franzosen besetzt. Die Regelung der Entschädigung erfolgte kurz vor dem großen Erfurter Kongress vom 27. September bis 14. Oktober 1808. Hier trifft sich Napoleon mit Alexander in einer glänzenden Versammlung seiner Vasallen, um das Bündnis mit dem Zaren zu erneuern. Das französische Theater, zur Verherrlichung des Kaisers anwesend, spielt vor einem Parkett von Königen. Großartige Feste finden statt. Auf diesem Kongress wird auch Goethe von Napoleon empfangen und ist fortan ein stiller Bewunderer seiner dämonischen Erscheinung. Der Weimarer Kosmopolit hofft von ihm die Einigung Europas. Gegen die russische Zusicherung, im Falle eines österreichischen Angriffs Frankreich Hilfe zu leisten, werden dem Zaren die Donaufürstentümer und Finnland überlassen. Nachdem der Kongress beendet, geht Napoleon nach Spanien. Österreich schickt sich zu neuem Kampfe an. Seit 1805 hat Graf Philipp Stadion die Leitung der österreichischen Staatskanzlei, ein leidenschaftlicher Patriot von modernem Geiste. Die Verwaltung wird reformiert. Erzherzog Karl gliedert die Armee in Armeekorps und ruft durch das Gesetz über die allgemeine Bewaffnung der Kronländer vom 9. Juni 1808 die Landwehr ins Leben. Die Kampftaktik wird den Franzosen angepasst. Trotz der Misserfolge der letzten Kriege regt sich ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Nur die Finanzen sind noch trostlos. Stadion und die Kaiserin Maria Ludovica drängen auf den Krieg, umso mehr, als der Botschafter Metternich aus den Kreisen um Fouquet und Talleyrand günstige Nachrichten von wachsender Gärung in Frankreich sendet. Obwohl Erzherzog Karl den Krieg noch für verfrüht hält, wird dieser zu Ende des Jahres 1808 in Wien beschlossen. Schon hat Andreas Hofer als Vertrauensmann der Tiroler in Wien insgeheim mit Erzherzog Johann und Freiherrn von Hohemeyer verhandelt. Man hofft auf die Erhebung Norddeutschlands, den Anschluss Preußens, Englands und Russlands. Im April wird mit zündendem Aufruf an das deutsche Volk Napoleon der Krieg erklärt. Am 10. April geht Erzherzog Karl mit 200.000 Mann über den Inn, 80.000 führt Erzherzog Johann gegen den Vizekönig Eugen Beauharnais nach Italien, 36.000 Erzherzog Ferdinand von Este gegen das Großherzogtum Warschau. Der Generalissimus ist zu spät über den Inn gekommen, er hat kostbare Tage in der Hoffnung auf den Anschluss der süddeutschen Staaten versäumt. Noch könnte er durch rasches Zugreifen die weit verstreuten französischen Streitkräfte vor dem Eintreffen Napoleons schlagen. Aber die Österreicher sind zu langsam. Der Kaiser, rasch von Paris herbeigeeilt, bringt seine Truppen in Ordnung und wendet sich gegen die zwischen Isar und Donau verzettelten Korps des Erzherzogs. In 5 heißen Apriltagen werden die tapfer fechtenden Österreicher bei Hausen, Tannried, Abensberg, Pfaffenhofen, Landshut und Eckmühl geworfen und müssen über Regensburg zurück, das die Franzosen erstürmen. Der Erzherzog nimmt das Gros seiner Truppen nach Böhmen zurück. Sein linker Flügel unter Hiller muss, von der Hauptarmee abgeschnitten, längs der Donau ziehen und versucht, den raschen Vormarsch der Franzosen durch das erbitterte Gefecht von Ebelsberg aufzuhalten. Doch schon am 13. Mai hält Napoleon nach vergeblichem Widerstand der Landwehr seinen zweiten Einzug in Wien. Wie sieht es in diesem Augenblick an den anderen Fronten und in Norddeutschland aus?